klang von Ost nach West. Wer hören kann, der hört den Klang, den niemand ruhen lässt, der Deutschlandtreue schwört. 70 Millionen, ein Schlag, das soll bestreiten. Wer mag im Gleichklang der Herzen, liegt der Wille.